Ich werde ihn ganz gewiss strengstens strafen, oder ich werde ihn ganz gewiss hinrichten lassen. Es sei denn, er bringt mir fürwahr eine deutliche Ermächtigung.